Musikmagazin auf SRF 2 Kultur. Kaffeepause jetzt, und zwar mit einem, der seit über 10 Jahren die Musikszene aufmischt. Und der immer wieder auch an Festivals für neue Musik für Furore sorgt. Es ist der deutsche Komponist, Konzeptualist und Medienkünstler Johannes Kreidler. Ein Konzeptstück über die Urheberrechtsproblematik hat ihn unter anderem berühmt gemacht. Dann auch seine Geigenzerstöraktion, die stieß gleichzeitig auf Ablehnung, aber auch auf Amüsement beim Publikum. Kreidler ist kontrovers oder eher polarisiert. Er lässt aber kaum jemanden kalt, irgendwie hat seine Kunst Power. Ja, und Kreidler gibt in diesem Semester an der Hochschule in Luzern einen Kompositionsworkshop. Und mein Kollege Moritz Weber hat den vielbeschäftigten Komponisten dort gerade noch so für ein Gespräch erwischt. Halb im Unterrichtszimmer und halb im Zug zum Flughafen. Ich möchte dieses Interview ein bisschen über einen Umweg beginnen. Und zwar haben Sie als Kind mit Klavier angefangen und Sie haben einmal gesagt, dass Sie damals Feuer und Flamme für die Klaviermusik waren. Spielen Sie heute noch Klavier, auch so Schumann und so, Beethoven manchmal? Wenig. Ich habe zu Hause tatsächlich kein Klavier, und zwar aus dem Grund, weil ich dann viel zu viel Zeit damit verbringen würde. Aber ich unterrichte eben auch an der Musikhochschule und da sitze ich schon manchmal am Klavier, und wenn ich dann mal zwischendurch da mal kurz ein paar Minuten Zeit habe, dann übe ich dann auch mal wieder ein bisschen, dass ich nicht ganz aus dem Training komme. Also von daher bin ich damit schon immer noch verbunden. Ja. Und ich würde auch sagen, ich bin noch irgendwie ein Klavierkomponist geblieben, so wie zum Beispiel Cage war auch Pianist von Haus aus. Und das berühmte 4 Minuten 33 ist auch ein Klavierstück, obwohl es mit jedem Instrument gespielt werden kann und wird. Und doch ist es wie ein Klavierstück. Da steckt halt doch ein gewisses Naturell einfach dann grundsätzlich auch in jemandem drin. Doch ich sage, dass ich irgendwie doch vom Klavier her komme. Hatten Sie oder haben Sie einen Lieblingskomponisten oder ein Lieblingsklavierstück sogar? Als Kind war ich tatsächlich schon ein großer Schumann-Fan. Aber sowas ist dann immer so in Phasen, wo man halt diesen und jenen Komponisten entdeckt oder wiederentdeckt oder einfach wiederkehrt. Also so bin ich durch unzählige Künstler dann durchgegangen im Laufe des Lebens, die dann halt gerade mal der Lieblingskünstler waren. Aber tatsächlich war ich als Kind als erstes vor allem das Schumann-Klavierwerk entdeckt. Johannes Kreidler, Sie haben einmal gesagt, das Instrumentarium des 21. Jahrhunderts sind weniger die klassischen Instrumente, also die Oboe und die Viola zum Beispiel. Es sind die Klangarchive des weltweiten Netzes. Glauben Sie das wirklich? Ja, das ist die Präsenz von Geschichte, die mich jedenfalls sehr umtreibt. Und eben was der Materialstand, von dem zum Beispiel Adorno sprach, der liegt mir halt jetzt in Form von all diesen Klängen vor. Genauso wie in der neuen Musik der letzten Jahrzehnte, so angefangen in den 60er Jahren, würde ich sagen, hat man sehr viel erforscht, was man alles noch so für erweiterte Spieltechniken auf Instrumenten machen kann. Und da wurde auch unglaublich viel noch entdeckt, was man nicht alles auch noch auf dem Cello, hinterm Steg, unter den Saiten machen kann. Das ist auch mittlerweile alles auch katalogisiert. Da gibt es dann Bücher, in denen das alles drinsteht, und Datenbanken und Samples, in denen alles auch irgendwie dann aufgenommen ist und vorliegt. Und natürlich ist so ein Cello auch endlich. Also das ist dann irgendwann auch wirklich komplett abgegrast und natürlich jeder Millimeter abgeklopft und probiert, wie der klingt. Das kommt an ein Ende. Und der Endzustand ist, dass nun mal das alles dann auch wirklich als Katalog vorliegt. Und dann bediene ich mich auch wirklich des kompletten Kataloges an jeder Schallwelle, die halt so jetzt archiviert ist. Also da würden Ihnen ja jetzt extrem viele Komponierende widersprechen bei dieser Aussage, eben dass das Instrumentarium vor allem die Klangarchive des weltweiten Netzes sind in Zukunft. Sagen Sie dann, eigentlich in Zukunft sind die Musizierenden gar nicht mehr nötig? Nein, es verlagert sich. diese Verschiebung ist erstmal, für mich ist es eine Sache der Identifikation. Womit kann ich mich eigentlich, mit was für einem Klang kann ich mich heutzutage identifizieren? Beethoven hat zum Beispiel schon nicht mehr für Cembalo oder Gambe komponieren können. Das war einfach irgendwie Instrumente, die noch aus wie der Perückenzeit kommen und die dann einfach irgendwie altmodisch wirken. Ja, und so, glaube ich, haben Klänge so nochmal ihre Zeit. Vielleicht kann man auch wieder mal einen Cembalo verwenden. Aber ich bin nun mal aufgewachsen in einer Welt, die vor allem eine Lautsprechermusikwelt ist. Sowieso, ich habe die ganze Musikgeschichte eigentlich im Radio vor allem gehört. Insofern also auch schon den Mozart als Lautsprecherklang gehört. Ja, vielleicht kommt daher natürlich auch noch eine besondere Affinität zur Lautsprechermusik, selbst wenn Instrumente dahinter stehen. Insofern hat deshalb das für mich halt diese Relevanz und Aktualität in der Form von Samples. Aber ich mag die Performance, ich performe selber auch und finde, die Live-Situation ist was anderes ist und was einen Wert hat als die Aufnahme. Von daher spielt man halt beispielsweise dann ein MIDI-Keyboard, auf dem als Sampler dann irgendwie man das alles abruft. Johannes Kreidler, Sie beschreiben in einem Ihrer Bücher in einem Satz die musikalische Konzeptkunst und der Kernsatz ist, ein Konzeptstück wird von einer pointierten Idee determiniert. Wie merken Sie, Johannes Kreidler, dass eine Idee, wenn Sie sie dann haben, dass die Potenzial hat für ein richtig gutes Stück? Also da gibt's so verschiedene sozusagen Prüfungen so. Lackmus-Test. Was du willst, so der erste Härtetest ist erstmal, ich muss erstmal eine Nacht drüber schlafen. Also wie oft hat man schon irgendwie in der Kneipe eine sagenhafte Idee gehabt und am nächsten Morgen, wenn sie einem überhaupt noch einfällt, wird dann wieder, oder man schaut irgendwelches Gekritzel an, kann es kaum noch entziffern und aber nee, da ist nichts. Aber gut, manches überwindet schon mal die erste Hürde und dann fange ich halt wirklich an, es irgendwie auszuprobieren. Also ich verhelfe mir oft mit Simulationen oder so etwas, dass ich mich selber aufnehme oder so und wenn es dann immer noch irgendwie funktioniert soweit, dann zeige ich es auch mal guten Freunden oder meiner Freundin, dass man sich da wirklich mal eine Evaluation von außen auch einholt. Manchmal schreibe ich auch Stücktitel, schreibe ich schon mal auf Facebook oder so etwas, mal schauen, ob da kommt da wie Resonanz dazu. Aber manchmal ist es halt auch wirklich Experiment und Risiko bis zuletzt. So ein Stück wie das Orchesterstück Minus Bolero, an dem ich 5 Jahre lang irgendwie rumüberlegt habe, ob die Idee wirklich gut genug ist. Und ja, eigentlich bis zur Aufführung mir fast in die Hose gemacht und mich selber mir Vorwürfe gemacht, wieso riskierst du so viel? Und naja, bei anderen Stücken geht's dann vielleicht auch mal schief, aber es ist, in dem Fall ging's gut und das Risiko ist halt das Berufsrisiko. Konzeptkunst, das war ja schon vor 100 Jahren Duchamp mit seinem Urinal und so weiter und dann John Cage in der Musik vereinzelt auch, aber eben in der bildenden Kunst viel präsenter. Warum, Johannes Kreidler, denken Sie, hat sich das in der Musik nicht so durchgesetzt? Ist da die Musikwelt einfach zu konservativ? Da spielt zum einen der Status von Musik als nun mal Aufführungskunst, glaube ich, eine ziemliche Rolle, dass nun mal die Tradition der Musikaufführung, die ist, dass man da den Pianisten auftreten sieht und spielen hört und nicht, dass man irgendwie ein Konzept weiß und dazu klingt dann vielleicht auch was, aber also Konzeptkunst ist eigentlich von sich aus multimedial, dass man irgendwie immer noch eine Zusatzinformation dazu auch weiß, sei es irgendwie durch den Text, durch Performance, durch Video oder so etwas und das ist halt anders als in einem Ausstellungskontext, wo ich als Besucher ja frei umhergehen kann und immer selber entscheide, wie viel Zeit verbringe ich jetzt vor diesem und jenem Exponat. Und das ist halt im Konzert nicht gegeben. Deshalb glaube ich, dass erst eigentlich durch das Internet viel mehr solche konzeptuellen Praktiken aufgekommen sind und man sich natürlich auch irgendwie auch daran gewöhnt hat im Publikum. Oder aber auch, dass eben solche Kunst eben gerade auch im Internet gut funktioniert. Das Internet ist ja in dem Sinne auch viel mehr ein Ausstellungsmodus, wo ich ja auch von Website zu Website und von Film zu Film und Aufnahme zu Aufnahme selber klicke. Und dann kann ich eben auch mal Konzeptmusik machen, wo es nicht darum geht, dass man da von Anfang bis Ende da halt drin sitzen muss, sondern hier ist halt mal eine Idee und da klingt was, kannst du mal anhören und dann kannst du auch weitergehen, dass sowas halt dann in diesem Web-Ausstellungsmodus geschieht. Johannes Kreidler, wir haben darüber gesprochen, eben Ihre Werke beruhen immer auf einer zentralen Idee eigentlich. Sie berühren damit die Leute, sie verstören manchmal auch die Leute. Es hat manchmal auch was von einer Art Aktionskunst. Und einer Ihrer großen Vorbilder war ja der große Aktionskünstler Christoph Schlingensief. Was an ihm hat Sie besonders fasziniert oder ein Werk von ihm? Woher wissen Sie das? Das steht auf Ihrem Blog, wenn man ganz runterscrollt. Meine Güte. Naja, ich ist mir dann trotzdem ein bisschen unangenehm von einem großen Vorbild, weil man hat einfach tausend Einflüsse. Aber sicherlich war eine Zeit lang für mich Schlingensief doch sehr, sehr inspirierend in seiner Radikalität und in seiner doch Innovation, die Kunst hinauszutragen in Probleme der Lebenswelt. Und das hat mich doch sehr motiviert und inspiriert, das doch mal so eine Ästhetik und so eine Kräftigkeit, sag ich mal, anzuwenden, auch in meinem Metier und mich da auch rauszutrauen und gewagte Dinge zu tun. Der Bolero von Ravel, mal anders hier ist es der Minus Bolero, also Bolero minus Melodie. Johannes Kreidler hat ihn so konzipiert, am Anfang unter Protest aus dem Orchester. Es war aber dann das Stück, das wirklich eingeschlagen hat. Mein Kollege Moritz Weber hat sich mit Johannes Kreidler unterhalten, dessen Blog Sie online finden, wenn Sie Kreidler in eine Suchmaschine eingeben. Kreidler ist wie gesagt der Ansicht, dass die Klangarchive des weltweiten Netzes das Instrumentarium der Zukunft sein werden. Wie das dann vielleicht klingen könnte, das hat er bereits vor Jahren demonstriert, und zwar in einer sogenannten Hypercollage. Die Hypercollage von Johannes Kreidler. Das Stück besteht aus Samples oder sagen wir aus musikalischen Objets trouvés, die Kreidler filtert, manipuliert, rhythmisch zerhackt und mit einer Schicht instrumentaler Ensembleklängen überzieht.